Alle evangelischen Geschichten haben etwas zu bedeuten, sind niemals wörtlich zu verstehen. Was bedeutet beispielsweise nach Smith und Feiler das Wundergeschehen in den Evangelien, vorerst einmal ganz allgemein betrachtet? Was es heißt, dass Jesus fortwährend Wunder tut, trotz der Erklärung, dies ist ein arges Geschlecht, es begehrt ein Zeichen, ein Wunder, und es wird ihm kein Zeichen gegeben, denn das Zeichen des Propheten Jonas. Doch nur, dass alle Wunder zusammen kein anderes Wunder sind als jenes des Jonas, die Bekehrung der Menschheit. Die Blinden und Tauben sind jene, welche die Lehre nicht erkennen, die Lahmen, die sie nicht befolgen, die Aussätzigen und Besessenen, die Vielgötterei dienen, die Armen und desgleichen die Hunde sind, die Heiden, die nicht die wahre Lehre haben. Hier ist allgemeines Kopfschütteln am Platze. Welch wunderliche Wundererklärung! Wieder wird eine gelegentlich zutreffende Erklärung ins Uferlose verallgemeinert. Dabei liegt das angebliche Geheimnis der Wundertaten Jesu sehr offen am Tage und wird sogar in den Evangelien selbst kundgemacht. Jesus tat darum Wunder, speziell Wunderheilungen, einmal, weil solche Krafttaten ihm als dem Messias durch die Propheten geweissagt waren. Zum anderen tat er die Wunder als Beweis seiner göttlichen Sendung und Herkunft, damit die Jünger und alles Volk an ihn glaubten. Im Gegensatz zu Feiler, Smith, Dreves und so weiter betonen wir, dass auch die Wundergeschichten zwar nicht als geschichtliche Tatsachen, aber im Sinne der Verfasser, das heißt der mittelalterlichen Dichterphilosophen, als Krafttaten Jesu möglichst wörtlich zu nehmen sind, um ihrer Bedeutung gerecht zu werden. Die große Mehrzahl der Einzelberichte des Jesus-Romanes dient, wir werden es noch sehen, höchst praktischen Zwecken mannigfachster Art, wenn auch selbstverständlich nicht geleugnet werden soll, dass gelegentlich einer Erzählung außerdem noch, zumal beim Evangelisten Johannes, eine tiefere Bedeutung innewohnt. Keinesfalls ist dann aber diese Bedeutung so einfach und uniform, wie Feiler erwähnt, und man soll sich hüten, alle Wundererzählungen eines angeblichen Hintergrundgeheimnisses wegen über einen Leisten, Gegensatz zwischen alter und neuer Lehre, zu schlagen. Einige feilersche Beispiele mögen als Warnungstafeln dienen. Bedeutsam ist nach Ansicht von Feiler der Umstand, dass an den Anfang des Wunderhandelns Jesu die Hochzeit zu Kana gestellt sei. Worin liegt nun nach unserem Kritiker die tiefere Bedeutung dieser historisierten Parabel? Heidnische und jüdische Menschheit vermählen sich, um eins zu werden in der neuen Lehre. Sie haben aber nichts als Wasser, das Symbol des jüdischen Reinigungsgesetzes. Jesus verwandelt es in Wein der neuen Lehre, in Wein, wie ihn die Gäste noch nie getrunken haben. Sogleich steht die äußerliche Mutter der neuen Lehre da, das Judentum, jene aber vollzieht sogleich die Trennung: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Wenn nun Feiler fragt, lugt nicht aus dieser angeblichen Historie die alte, geschichtslose Parabel von der alten und der neuen Lehre? So können wir ihm nur antworten, wenn man die Parabel gewaltsam und willkürlich hineinzwängt, lugt sie allerdings wieder heraus. Ein anderes Beispiel: die Erzählung von Maria und Martha. In Bethania, das heißt nach Smith im Hause derer, die sich quälte, und das ist wohl Palästina, wo sich die Menschheit mit dem Gesetz quält, wohnt Martha, das heißt die Herrin, also das strenge Judentum, mit Maria, der halbheidnischen Menschheit. Maria lauscht der frohen Botschaft, Martha aber macht sich viel zu schaffen, ergänze mit der Gesetzesbeobachtung und fordert dasselbe von Maria. Die neue Lehre, also Jesus, belobt jedoch Maria und verwirft Marthas Tun. Ist denn das Historie? Fragt Feiler, und wir entgegnen, gewiss nicht, denn die Evangelien sind durchgehende Dichtung. Aber wir werden bald zeigen, dass auch die Dichtung von Maria und Martha eine ganz einfache, höchst praktische und wörtliche Bedeutung hat. In der Erzählung vom reichen Jüngling bedeutet dieser Reiche nach Pfeiler natürlich auch wieder das Judentum bzw. die alte Lehre. Er kann von seinem Schatz nichts an die Armen, das heißt die Heiden, geben, daher ist ihm das Himmelreich versperrt. In Wirklichkeit liegt jedoch im Sinne der Evangeliendichter die Bedeutung auch dieser negativen Vorbilderzählung auf der praktischen Ebene und ist sehr wörtlich zu nehmen. Mit irgendwelchem tiefsinnigen Parabelgeheimnis hat dieser Bericht nichts zu schaffen. Aber selbst einmal angenommen, die angeblichen Mysten des 2. Jahrhunderts wären aus magischem Seelenbedürfnis dazu getrieben worden, die Einzelstücke ihrer Jesusdichtung in Parabelbildersprache abzufassen, so bliebe doch völlig unverständlich, warum sie aus der doch herzlich gewöhnlichen, ja nichtssagenden tiefen Bedeutung ein so ängstlich gehütetes Geheimnis machten. Diese angebliche Grundbedeutung, der Gegensatz zwischen alter und neuer Lehre, war doch wirklich ein ebenso alltägliches wie gleichgültiges und vor allem ein offenes Geheimnis, da ein solcher Gegensatz von vornherein sowohl allen Anhängern als auch allen Gegnern wohl bekannt war. Jede neue Lehre steht doch zur alten Lehre offenkundig in einem Spannungsverhältnis. Ein Geheimnis hieraus zu machen, verlohnte sich also nicht. Als Ergebnis der Erörterungen dieses Kapitels können wir die Einsicht verbuchen, dass weder die Verteidiger noch die bisherigen Leugner der Geschichtlichkeit Jesu vermocht haben, das Problem der Evangelien als Literaturgattung an der richtigen Stelle anzupacken und zur Lösung zu bringen.